viel zu oft an morgen. Wo will ich hin und wer will ich sein? Ist meine Zukunft schon geschrieben? Treff ich dich oder bleib ich doch allein? Es sind die immer gleichen Fragen. Ich schlafe wieder mal nicht ein. Find ich Liebe, find ich Frieden. Was ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Ich kann das Gestern und das Morgen eh nicht lenken. Also denk ich im Moment. Die guten Zeiten, die sind jetzt. Ich hoff, dass du es nie vergisst. Hey, komm, wir halten das hier fest. Die guten Zeiten, die sind jetzt. Ich laufe durch den Schnee von gestern und frag mich, ob ich was versäumt. Er bleibt meine Spuren für ewig, doch da ist nichts, was ich bereue. Es sind die immer gleichen Fragen, ich schlafe wieder mal nicht ein. Hab ich Liebe, hab ich Frieden, was ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Ich kann das Gestern und das Morgen eh nicht denken, also denk ich im Moment. Die guten Zeiten, die sind jetzt. Ich hoff, dass du es nie vergisst. Ey, komm, wir halten das hier fest. Die guten Zeiten, die sind jetzt. Wir können es gestern und das Morgen eh nicht lenken. Also denk doch in Momenten. Die guten Zeiten, die